Schön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid großartig. Der Spieler, der kannst du erst einmal spielen. Vorher hat der Franz gesagt, wir können jetzt so machen, dass der Zugabe schreit. Wir gehen von der Bühne und ihr schreit Zugabe. Und wir kommen nochmal hoch. Und der Kinder ist ein ganzes Scheiß sparen und wir bleiben gleich da. Aber diesmal gehen wir runter und ihr klatscht noch diese Zugabe. Damit er zumindest warm geht, weil die Wegsbett ist nicht so gut. Hey, die AIDS-Band besteht nicht nur aus Müller Franz. Der ist der schnellste Gitarrist auf der Welt. Also, als ich vor 4 Jahren diese Band gegründet habe, da habe ich mir gedacht, was kann man denn so als Zugabe mal spielen? Da hatte ich sich ja keine Gedanken gemacht. Da muss ich mir meinen Kopf zerbrechen. Und da habe ich extra ein Stück geschrieben. Und die haben mir geholfen, ja, Gott vergeben. Aber war meine Idee, ein Stück zu schreiben. Ne? Und da wir alle leidenschaftlich der Spaghetti-Fresse halt das mal. Nein, so bist gerade der Schuss gehen, jetzt fallen wir rum. Weiß mal, da haben wir alle der Spaghetti-Fresse, heißt das nächste Stück Spaghetti Forever.